Abschnitt 1 aus Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker. Der Kommerzienrat. In einem gemütlichen Städtchen Bayerns, und alle Städte und Städtchen Deutschlands sollten eigentlich den Gesetzen nach gemütlich sein, lebte still und zurückgezogen der Held unserer Geschichte. Herr Hieronymus Mahlhuber war ein anspruchsloser Mann, der sich schon seit länger als 15 Jahren mit dem Titel eines Kommerzienrats und im Besitze eines Ludwigkreuzes nach Giedelsbach zurückgezogen hatte und hier mit einer alten Haushälterin still und ruhig seine Tage verlebte. Was er einmal früher getan, den Titel wie den Orden zu bekommen, hat man nie erfahren. Manche, und besonders die äußerste Linke in Giedelsbach, der Müller und der Bader, wollten behaupten, er hätte beides bekommen, weil er nichts getan. Aber da sich das nicht denken ließ, so fand es auch keinen Eingang bei dem denkenden Teile der Bürgerschaft. Die Einwohner von Giedelsbach sahen den kleinen, wohlbeleibten, ältlichen Herrn sogar mit einer so viel größeren Ehrfurcht und Achtung an, weil eben über seinen Verdiensten ein gewisses, geheimnisvolles Dunkel lag, und zu diesen gehörte jedenfalls und unbestritten, dass er nur selten davon sprach. Von etwas sprach er aber, das übrigens auch ein besonderes Interesse für ihn haben mochte, da es ihm am nächsten stand, und das war seine Leber, die er, ob gegründet oder ungegründet, in den Verdacht gebracht hatte, dass sie 3 Zoll zu groß sei und in ihrer Anschwellung darauf hinarbeite, ihm den Magen abzustoßen. Die beiden Ärzte im Städtchen waren darüber, wie sich das auch nicht anders erwarten ließ, durchaus entgegengesetzter Meinung, wodurch der eine, der eine derartige Krankheit vollkommen ableugnete und das Leiden zuerst als eine Indigestion und nachher für alberne Einbildung erklärte, einen sehr guten Kunden verlor, und der andere, der durch Klopfen und Horchen an Brusthöhle, Rippen, Schultern und allen anderen Körperteilen des Kommerzienrats, allerdings einige jedenfalls zu berücksichtigende und bedenkliche Symptome einer möglichen roten oder gelben Hypertrophie oder einer speckartigen Entartung der Leber gefunden haben wollte, ihn gewann. Herr Kommerzienrat Mahlhuber war sehr besorgt um sein Leben im Allgemeinen, wie um seine Leber im Besonderen. Und das muss ihn entschuldigen, wenn er mit dieser angeblichen unnatürlichen Vergrößerung derselben, auch eine früher gehabte, leicht und glücklich operierte Balggeschwulst oben auf dem Kopfe in Verbindung brachte. Er hatte eine natürliche Scheu vor allen derartigen Dingen, und die sonst ganz unschuldige Geschwulst war ihm als das Entsetzlichste erschienen, was sich an dem menschlichen Körper nur überhaupt bilden konnte, da es in unmittelbarer Nähe mit dem Gehirn in seinen Folgen unberechenbar sein musste. Bei weiter gar keiner Beschäftigung als eben nur der, sein ihm äußerst kostbares Leben zu erhalten, malte er sich die Entwicklung solcher Leiden mit den lebendigsten Farben aus und war endlich zu dem Resultat gekommen, dass eine Vereinigung der Balggeschwulstnerven mit der Leber keineswegs zu den Unmöglichkeiten gehöre, ja, dass oben sogar auf dem Kopfe, trotz der vollkommen geheilten Narbe, ein ähnlicher Schaden wieder ausbrechen und krebsartige Folgen mit sich führen könne. Dr. Mittelweile tat sein Möglichstes, ihm derartige Ideen auszureden und ihm zu beweisen, dass er ebenso leicht einen Krebs an der äußersten Nasenspitze wie an der vernarbten und vollkommen geheilten und von ihm selbst operierten Geschwulst erwarten dürfe. Dr. Merzhammer aber, sein früherer Arzt, machte sich ein Vergnügen daraus, unter der Hand, wo er wusste, dass es dem Kommerzienrat zu Ohren kommen musste, zu verbreiten, die Naht könnte im Innern noch einmal eitern. Dr. Mittelweile, der vergebens gegen solchen Unsinn ankämpfte und täglich die alten Geschichten und Klagen mit dem vollkommen gesunden Manne durchzuarbeiten hatte, wusste endlich keinen anderen Rat, als ihn auf Reisen zu schicken. Weniger in ein bestimmtes Bad zu gehen, als nur einmal einen Monat in der Welt umherzufahren. Sein Patient brauchte Zerstreuung, und die konnte er in dem mit der Welt in fast gar keiner Verbindung stehenden Giedelsbach nimmermehr finden. Er war hier versauert und eingetrocknet und musste hinaus an die frische Luft. Auch für die Leber prophezeite er ihm dabei die segensreichsten Folgen, da nichts ein unnatürliches Wachsen der Leber, wie man das ja auch an den Gänsen sehe, so befördere wie Untätigkeit und gehemmte Bewegung. Dr. Mittelweile hatte nun aber mit einer anderen Schwierigkeit zu kämpfen, mit dem vor allem die Ruhe liebenden Temperament des Patienten. Nur keine Aufregung, nur keine Übereilung wurden seine Wahlsprüche, und wenn er irgendetwas auf der Welt außer Demokraten hasste, so waren es Abenteuer, zu denen er selbst die unschuldigsten Fälle rechnete, sobald sie ihn nur aus dem gewöhnlichen Gleise seines stillen, behaglichen Lebens hinausbrachten. Musste er da nicht eine Reise als eine Kette von Abenteuern betrachten, und hätte er sich je selber freiwillig dazu entschließen können? Nimmermehr. Es gab nur einen Gegenstand, wie Dr. Mittelweile recht gut wusste, in der weiten Gotteswelt, der ihn endlich wirklich zu einem solchen verzweifelten Entschlusse treiben konnte, und der war eben die Leber. Hinter diese steckte sich der Doktor, und die Symptome wurden dann auch bald so bedenklicher Art, dass der Kommerzienrat in seinem baumfesten Entschlusse, wie er ihn nannte, wirklich wankend gemacht wurde und die Möglichkeit zuzugeben anfing, dass er doch am Ende reisen könne. »Es gibt nur zwei Wege für Sie«, hatte der Doktor, dem die Geschichte nachgerade anfing, langweilig zu werden, am Ende einer langen Rede einmal zu ihm gesagt. »Sie müssen sich in einen Wagen setzen, oder Sie werden in einen gesetzt, oder vielmehr gelegt nach unseren jetzigen christlichen Begriffen. Außerdem weiß ich noch nicht einmal, ob das allein für Sie hinreichend sein wird, denn das dumme Zeug, das Sie sich von der umwundenen Naht haben in den Kopf setzen lassen, und ich kann mir recht gut denken, woher es kommt, wird auch die Reise nicht ganz mit der Wurzel ausrotten. Dazu gehört schon eine Radikalkur.« »Noch etwas Schlimmeres als eine Reise?« »Schlimmeres? Ja und nein, wie Sie wollen.« »Und das wäre?« »Sie müssen heiraten.« »Heiraten?« rief der Kommerzienrat mit einem Satze aus seinem Lehnstuhl hinausspringend und einen scheuen Blick nach der Tür werfend, wenn Dorothee das Wort gehört hätte. »Heiraten«, bestätigte aber der Doktor, der selbst zum ersten Male an einen solchen Ausweg gedacht und nun tat, als ob er sich das für und wider schon monatelang mit allen Gründen und Hindernissen überlegt und die Eröffnung nicht länger auf dem Herzen hätte behalten können. »Heiraten«, wiederholte er noch einmal und nahm eine langsame, bedächtige Prise. »Und je eher Sie sich dazu entschließen, desto besser für Sie. Viel Zeit haben Sie überhaupt nicht mehr damit.« Unsinn, sagte der Kommerzienrat, der sich von dem ersten Schreck erholt hatte und wieder in seinen Stuhl sank. Heiraten? Fragen Sie einmal meine Dorothee, was die dazu sagen würde. Dorothee, rief der Doktor unwillig und verächtlich mit dem Kopfe schüttelnd. Dorothee? Was geht uns Ihre Dorothee an, wenn es sich um Ihre lebenslängliche Behaglichkeit und Gesundheit handelt? Behaglichkeit? Ja, das kann ich mir denken, sagte der Kommerzienrat, dass ich die Hölle im Hause hätte. Nein, Doktor, meine Leber will ich Ihnen anvertrauen, aber meinen Hausfrieden nicht. Wenn es denn nun einmal nicht anders sein kann, so will ich reisen, meinetwegen. Ich gehe so oder so zugrunde. Aber wie? Wohin? Womit? Wie weit? Sie müssen vor allen Dingen fahren, sagte der Doktor rasch und klug genug, sein zweites Mittel für den Augenblick nicht mit Gewalt erpressen zu wollen. Zeit bricht Rosen, und wenn Sie sich hier morgen früh auf die Post setzen, können Sie übermorgen mit dem 6-Uhr-Zuge die Wahl zwischen den Weltgegenden haben, die Sie besuchen wollen. Eisenbahnen, seufzte der Kommerzienrat, ich kenne kein unbehaglicheres Gefühl auf der Welt, eine Operation ausgenommen, als sich auf eine Eisenbahn zu setzen. Die unerwarteten Fälle, die da vorkommen, Zusammenrennen der Lokomotiven, Platzen der Kessel, Einschneien der Züge. Wir sind ja mitten im Sommer. Nun ja, aber alle derartigen Aufregungen, die junge, leichtsinnige Menschenbilder Abenteuer nennen, sind mir in innerster Seele verhasst. Und wenn Sie sich dadurch eine Heilung meiner Krankheit versprechen, haben Sie vorbeigeschossen. Ich fürchte, diese werden meinen Zustand eher, wenn das überhaupt möglich ist, verschlimmern. Lieber Kommerzienrat, beruhigte ihn der Doktor, Sie haben in unserer Zeit auf einer Eisenbahn nicht mehr Abenteuer zu fürchten wie oben auf dem Kanzleigericht. Es geht alles seine trockene, eingefahrene, pedantische Bahn. Wenn Sie den Zug nicht versäumen, brauchen Sie nicht zu glauben, dass Ihnen irgendetwas Außergewöhnliches passiert. Also morgen, stöhnte der Kommerzienrat und Gott sei Dank, sagte Dr. Mittelweile mit einem tiefen Seufzer, als er die Treppe hinabstieg. Haben wir ihn doch erst einmal so weit. Ende von Abschnitt 1. Gelesen von Klaus Missfeld.